schon modern, mal ein bisschen lauter werden. Und wenn dann die Stimmung passt, fahren wir voller Kraft. Ab und zu mal was fürs Herz, Liebestreu und Liebesschmerz. Und wenn's dann ganz leise stimmt, zeige mir Gefühl. Polari, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru. Lederhosen, Haferlschuhe, auf die Gäste stehen dazu. Wie das aussieht, ist uns recht, Hauptsache es ist echt. Lange oder kurze Chor, Single oder Liebespaar, die legt uns ins Zeigerfach, bis der Boden kracht. Polari, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru, hey, die Jahoru. Ollara, die Rippidio, ollara, die Rippidio, ollara, die Rippidio, ollara, die Jo. Joden singen, ja, das macht die Kämpfe frei, da geht's ab. Wir sind in Leib und sind dabei. Jedes Lied bringt uns ein Stückchen näher zusammen. Ja, es schmeckt uns das Lied, denn wir sind nach Zucker spannend. Kräftig war ich schon modern, mal ein bisschen lauter werden. Und wenn dann die Stimmung passt, fahren wir voller Kraft. Ab und zu mal was fürs Herz, Liebestreu und Liebesschmerz. Und wenn's dann ganz leise stimmt, zeige mir Gefühl. Lederhosen, Haferlschuhe, auf die Gäste stehen dazu. Wie das aussieht, ist uns recht, Hauptsache es ist echt. Lange oder kurze Chor, Single oder Lied.